Ich sollte auch den Markt organisieren. Was geht? War das mit dem Hohlgängen drauf? Auf mein Text? Ja, das ist doch gleich so. Hey Josie, wegen dem Großspektakel? Ja. Ja. Das ist dicht, ne? Dass wir da vielleicht so einen Ablauf machen. Zeit für Schnapplauf, wer von dran kommt. Genau. Ach so, ja. Wer ist denn das Kind? Ja, die Familie. Also, wir haben da. Hier steht noch der Schwanz drin. Hol den Schwanz nicht. Also, da haben wir dann die Dinger da. Und dann haben wir noch irgendwelche komische Franzosen, die ich noch nicht gesehen habe. Feuerspucken, Gaukelei und sowas. Unsere Wenigkeit. Wir machen dann auch noch ein bisschen sowas. So, das, man müsste irgendwie so vielleicht abwechselnd. Musik und dann was anderes. Ja, okay, mach doch gut. Haben die für die Feuershow auch Musik oder sollen wir denen was dazu spielen zu dem Feuer? Ich könnte vielleicht machen. Also ich habe die noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo die Kerle sind. Mit Musik ist irgendwie schön. Das wäre gut. Das wäre gut. Mit Musik ist besser. Ja. Hast du ein ja, ganz anderes Hobby als Zigaretten drehen? Nein. Ja, du sagst spielen. Erst da rein und dann da rein. Wo wollt ihr denn? Wo wollt ihr denn so zeitlich hin? Wollt ihr eher am Anfang, eher am Ende oder wie ist euch lieber? Also ich nehme mal an, wahrscheinlich immer wieder so. Wenn es nicht so viele Gruppen sind, kann mir das auch so. Wir machen die was. Und dann wieder was anderes.